unserem Hauptstadtstudio. Nun hat auch der Bundesrat zugestimmt. Was bedeutet das jetzt für Täter und Opfer konkret? Ja, die Aussage Nein heißt Nein wird damit ganz konkret in das Gesetz festgeschrieben im Sexualstrafrecht. Und demnach macht sich künftig nicht mehr nur strafbar, wer Sex mit Gewalt oder Androhung erzwingt, sondern es reicht schon, wenn sich der Täter über den erkennbaren Willen des Opfers hinwegsetzt. Und dann drohen künftig bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe. Und neu ist auch der Straftatbestand der sexuellen Belästigung. Der verbietet Menschen, sich in sexuell zu begrapschen und dadurch zu belästigen und unter Strafe gestellt werden. Außerdem Straftat aus einer Gruppe heraus. Wir erinnern uns an die Übergriffe auf der Kölner Domplatte an der Silvesternacht. Auch das wird künftig unter Strafe gestellt. Und um mehr Schutz für Betroffene, dann geht es auch beim Prostitutionsgesetz. Was beinhaltet das nun künftig? Ja, diese neue Regelung soll mit dem kommenden Jahr in Kraft treten und sieht vor, dass die Betreiber von Bordellen dafür künftig eine Genehmigung brauchen. Einschlägig Vorbestraften soll diese Genehmigung auch verweigert werden, aber auch Prostituierte sollen sich alle 2 Jahre bei den Kommunen anmelden und jedes Jahr eine Gesundheitsberatung durchführen. Für 18- bis 21-Jährige, also junge Prostituierte, soll die Pflicht nach einer jährlichen Anmeldung und auch zu einer halbjährlichen Beratung gelten. Außerdem werden mit diesem Gesetz unwürdige Sexualpraktiken und Flatrate-Partys künftig verboten. Auch gilt für sie auch ein Werbeverbot, ebenso für Angebote mit Sex mit Schwangeren. Und ganz wichtig, für Freie sieht das Gesetz eine Kondompflicht vor. Das alles ab dem kommenden Juli des nächsten Jahres. Wichtig sicher auch das Transplantationsregister, das heute verabschiedet wurde. Was verbirgt sich genau dahinter? Ja, das ist eine wichtige Regelung für all die, die auf Transplantation angewiesen sind. Das sind in Deutschland rund 10.000 Menschen, die auf Spendeorgane warten. Das zentrale Register soll künftig alle Informationen über Spendeorgane und die Bedürfnisse der Empfänger bündeln und damit auch dazu beitragen, die Kriterien für die Wartelistung und die Verteilung der Spendeorgane weiterzuentwickeln. Also es sollen schneller die passenden Organe gefunden werden. Es gab in letzter Zeit genügend Skandale eben mit manipulierten Wartelisten an einigen deutschen Kliniken. Und das soll mit diesem Gesetz definitiv beendet werden. Ein grünes Licht gab es heute außerdem für das Klimaschutzabkommen von Paris. Das hat Deutschland nun ratifiziert. Was heißt das? Ja, das war eigentlich Formsache. Der Bundesrat hat auch zugestimmt. Jetzt muss der Bundespräsident noch unterschreiben. Dann kann die Ratifizierungsurkunde bei den Vereinten Nationen hinterlegt werden. Damit soll ja der Anstieg der durchschnittlichen Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzt werden. Und ab dem Jahr 2020 muss die Bundesregierung alle 5 Jahre einen nationalen Klimaschutzplan vorlegen. Allerdings kann das Abkommen erst in Kraft treten, wenn es mindestens 55 Staaten ratifiziert haben, auf die 55% der weltweiten Treibhausgasemissionen entfallen. Und davon sind wir noch ein Stück entfernt. Außerdem ging es ja heute in Berlin um höhere Strafen für illegale Autorennen. Bei denen gibt es ja immer wieder schwere Unfälle, wo Unbeteiligte verletzt oder getötet werden. Da waren die Konsequenzen für die Täter bislang immer recht überschaubar. Wie sieht das künftig aus? Ja, da hat der Bundesrat jetzt eine Gesetzesinitiative vorgelegt, die am Bundestag dann noch behandelt werden muss. Und der Entwurf sieht eine Strafe von bis zu 2 Jahren für die Veranstaltung oder die Teilnahme an illegalen Autorennen vor. Und wer durch die Tat, auch noch den Tod eines Menschen verursacht, kann mit einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr bis zu 10 Jahren, in leichteren Fällen von bis zu 6 Monaten oder beziehungsweise bis zu 5 Jahren belangt werden. Und allein die Teilnahme an solchen Rennen soll künftig mit einem Bußgeld von 400 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot bestraft werden können. Aber nach einer aktuellen Umfrage von Infratest Dimas für den Deutschlandtrend der ARD zweifelt jedoch eine Mehrheit der Befragten am Nutzen höherer Strafen. 58% glauben nicht, dass die Strafandrohung Autoraser davor abschrecken würde, an illegalen Autorennen teilzunehmen. Viele wichtige Themen, die da heute durch den Bundesrat gegangen sind. Volker